Στην κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 151 βουλευτές. 151 Ja-Stimmen am späten Abend im Athener Parlament für Alexis Tsipras. Der griechische Ministerpräsident hat die Vertrauensfrage gewonnen. Damit siegt Tsipras auch als Einfädler und Verhandler des Namenskompromisses mit Mazedonien. Die deutsche Bundeskanzlerin hatte ihn dafür letzte Woche bei ihrem Besuch in Athen ausführlich gelobt. Jetzt bekommt Tsipras dafür auch ausdrücklich den Vertrauensbeweis im griechischen Parlament, für den er in den letzten 2 Tagen nochmal sehr wortgewaltig gekämpft hatte. Wir haben eine Reihe kritischer und offener Fragen vor uns, Kollegen. Um all diese vielen großen und bedeutenden Schritte voranzutreiben, bitte ich heute klar und unmissverständlich um die erneute Bestätigung des Vertrauens in das Parlament. Ich bitte Sie um Vertrauen in diese Regierung, die das Land aus dem Milliardenhilfsprogramm geführt hat und neue Wege für das griechische Volk öffnen kann. Fast 4 Jahre lang hat Tsipras als linker Parteichef mit seinem ungleichen Koalitionspartner, den unabhängigen Griechen, die Spar- und Reformprogramme umgesetzt. Am Ende platzte die Regierungskoalition, weil Panos Kamenos als Chef der unabhängigen Griechen und Verteidigungsminister bei seinem eindeutigen Nein zum Mazedonien-Kompromiss blieb und die Zusammenarbeit mit Tsipras aufkündigte. Wenige Minuten nach der Rücktrittsankündigung seines Verteidigungsministers entschied Tsipras am Sonntag, die Vertrauensfrage zu stellen. Er weiß, dass andere europäische Länder, allen voran Deutschland, dringend wünschen, dass auch Griechenland Mazedonien anerkennt und damit den NATO-Beitritt des Landes möglich macht. Das betonte Tsipras kurz vor der Vertrauensabstimmung im Athener Parlamentsgebäude. Wir hatten und haben das Gefühl, dass es nicht entscheidend ist, die potenziellen politischen Kosten zu betrachten. Wir konzentrieren uns auf die geopolitische Stärke, die dieser Namenskompromiss für die Region bringt. Das ist wichtig für den Wert unserer Länder auf dem Balkan, wichtig für den östlichen Mittelmeerraum. Und ich bin sicher, dass das, was wir tun, richtig ist. Interessant und in Teilen auch äußerst heikel bleibt aus europäischer Sicht die Rolle der griechischen Opposition. Der Chef der konservativen Neodemokratia, Kyriakos Mitsotakis, geht meilenweit auf Distanz zu Christdemokraten wie Angela Merkel, weil er Mazedonien niemals unter diesem Namen anerkennen will. Mit der stillen Mitschuld von Herrn Kamenos verschenken Sie, Herr Tsipras, nationale Interessen. Sie haben den Menschen in Skopje die mazedonische Identität und Sprache eingeräumt. Als dies gefordert wurde, sagten einige Nein. Warum haben Sie Ja gesagt? Und jetzt stellen Sie die Geschichte falsch dar. Laut und aggressiv war die Gegenrede des konservativen Oppositionsführers Mitsotakis im griechischen Parlament am Abend. Die Lautstärke hat nichts genutzt. Alexis Tsipras und damit auch seine Regierung können mit neuem Vertrauen, mit einer, wenn auch knappen Mehrheit, weitermachen. Wichtige Gesetze wie die Erhöhung des in den letzten Jahren stark eingekürzten Mindestlohns stehen an und in den nächsten Tagen schon die endgültige Abstimmung über das Thema, das die Aufregung der letzten Wochen so aufschäumen ließ. Der Vertrag über die Republik Nordmazedonien. Sehr wahrscheinlich bekommt Tsipras auch hier die nötige Mehrheit im griechischen Parlament.